Bam, halt dein scheiß Maul, bevor ich dir eine reinhau. Dann ist Time out, lass deine jämmerlichen Rap-Versuche. Du bist nur ein Comedy-Spaß-Sticker auf metrosexueller Stufe. Da machst du große Schlitzaugen Spaß. Siehst so aus, als wärst du Oberchef beim Dicksaugverband. Du siehst aus wie ein richtiger Hurensohn, zusammengemixt mit Yu-Gi-Oh! Deine Glätteisenfriese ist ja echt nice gespiegelt. Damit verführst du sicher diese recht kleinen Teenies. Sie singen beim Video, dreh die Textpassagen und hinterher zeigst du ihnen den echten Hasen. Doch Asiaten haben einen kleinen Schwanz. Du verkleidest dich als Hase, damit du mal Eier zeigen kannst. Jeder ist von deinen Parts enttäuscht. Ich jage dir nach, Bitch, also zeig mir mal, wie der Hase läuft. Du wirst als Jungfrau sterben. Guckt man deine Videos an, kriegt man von Grund auf Herpes, Herpes. Julian Bam, du bist kein Hetero. Du bist nur laut und nervig wie ein Megafon. Du wirst als Jungfrau sterben. Guckt man deine Videos an, kriegt man von Grund auf Herpes, Herpes. Ey, ich bin ein bisschen verrückt. Wenn du verrückt bist, dann diss mich zurück. Scheiße, siehst du bescheuert aus. Ich nehm Dagi Doggy auf der teuren Couch in deinem neuen Haus. Was du so von dir gibst, ist paradoxer Dreck. Doch ich steh zu dem, was ich rap, wie ein Karaoke-Text. Und lass dich nach drei Herzstichen qualvoll sterben. Und dann kann ich mir diese Karte merken. Au. Der Tunte mit eigener Haarspray-Collection. Sollte man die Sprühdosen in die Arschritze quetschen. Lass mal das Rappen sein, du peinlicher Kasper. Bist Superman Dennis als weiblicher Abklatsch. Der Bass knallt deine Alte, sie bläst. Und ich schenk der Fotze nach der Vergewaltigung. AIDS, kein Respekt, ich baller jeden hier weg. Es ist Jack von Crack gegen den Rest. Doch bin die Eins bis zum Lebensende. Und zwar unangefochten, wie bevorstehende Degenkämpfe. Du wirst als Jungfrau sterben. Guckt man deine Videos an, kriegt man von Grund auf Herpes, Herpes. Julian Bam, du bist kein Hetero. Du bist nur laut und nervig wie ein Megafon. Du wirst als Jungfrau sterben. Guckt man deine Videos an, kriegt man von Grund auf Herpes, Herpes. Ey, ich bin ein bisschen verrückt. Wenn du verrückt bist, dann diss mich zurück.